How do you do, Private Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside? I'll rest for a while in the warm summer sun. Been walking all day, Lord, and I'm nearly done. And I see by your gravestone you were only 19 when you joined the Glorious Fallen in 1916. Well, I hope you died quick and I hope you died clean. Our Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drum slowly? Did they sound the fife lowly? Did the rifles fire o'er ye as they lowered ye down? Did the bugles sing the last post in chorus? Did the pipes play the flutes o'er the forest? Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Sicher dachtest du dir, ich sterbe schon bald. Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es doch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Well, the sun's shining now on these green fields of France. The warm wind blows gently and the red poppies dance. The trenches have vanished long under the plough. No gas and no barbed wire, no guns firing now. But here in this graveyard it's still no man's land. The countless white crosses in mute witness stand to man's blind indifference to his fellow man. And a whole generation who were butchered and damned. Did they beat the drums slowly? Did they sound the fife lowly? Did the rifles fire o'er ye as they lowered ye down? Did the bugles sing the last post in chorus? Did the pipes play the flute o'er the forest? Es blieb nur das Kreuz als einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, keiner, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch es finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.